Pfiffe aus dem Maul. Heute geht's zum Turnen auf den Platz. Gevatter, Jan hat's vorgemacht. Spitz die Ohren, gib fein Acht. Denn dein Körper ist dein größter Schatz. Heidi, hei und hei. Wir sind bereit dafür. Heidi, hei und Heidi, hau.